Erster Salomo versammelte die Anführer von Israel in Jerusalem. Sie holten die heilige Kiste aus der Stadt Davids. Zweiter, alle Männer von Israel kamen im 7. Monat zum König. Das war während eines großen Festes. Dritter, alle Anführer von Israel kamen an. Die Priester hoben die heilige Kiste hoch. Vierter, sie brachten die Kiste und das heilige Zelt nach oben. Die Priester trugen alle heiligen Sachen. Fünfter, König Salomo und alle Israeliten standen vor der Kiste. Sie opferten sehr viele Schafe und Rinder. Sechster, die Priester brachten die Kiste an ihren Platz im Tempel. Sie stellten sie unter die Flügel der Figuren. Siebter, die Figuren breiteten ihre Flügel über die Kiste aus. So schützten sie die Kiste und ihre Stangen. Achter, die Stangen waren sehr lang. Man konnte ihre Enden nur von einem bestimmten Platz aus sehen. Neunter, in der Kiste lagen nur die zwei Steintafeln von Mose. Gott gab Mose diese Tafeln am Berg Horeb. Zehnter, die Priester gingen aus dem heiligen Raum hinaus. Da füllte eine Wolke den Tempel von Gott. Elfter, die Priester konnten ihre Arbeit nicht machen. Die Wolke füllte das ganze Haus Gottes. Zwölfter, dann sprach Salomo zu Gott. Er sagte, Gott wohnt in einer dunklen Wolke. Dreizehnter, ich habe ein großes Haus für dich gebaut. Du sollst dort für immer wohnen. Vierzehnter, der König drehte sich um. Er segnete das ganze Volk Israel. Alle Menschen standen da. Fünfzehnter, er sagte, lobt Gott von Israel. Er hat sein Versprechen an meinen Vater David gehalten. Sechzehnter, Gott sagte, ich habe mein Volk aus Ägypten geführt. Jetzt wähle ich Jerusalem und David. Siebzehnter, mein Vater David wollte einen Tempel für Gott bauen. Das war sein Plan. Achtzehnter, aber Gott sagte zu David, dein Plan ist gut. Du willst mir ein Haus bauen. Neunzehnter, aber du wirst den Tempel nicht bauen. Dein Sohn wird den Tempel für mich bauen. Zwanzigster, Gott hat sein Versprechen gehalten. Ich bin jetzt König und habe diesen Tempel gebaut. 21. Ich habe dort einen Platz für die Kiste gemacht. Darin ist die Vereinbarung mit Gott. 22. Salomo stand vor dem Altar von Gott. Er breitete seine Hände zum Himmel aus. 23. Er sagte, Gott von Israel, es gibt keinen Gott wie dich. Du bist gut zu deinen Dienern. 24. Du hast dein Versprechen an meinen Vater David gehalten. Heute haben wir es gesehen. 25. Bitte halte auch dein anderes Versprechen. Ein Sohn von David soll immer König sein. 26. Gott von Israel, lass dein Wort wahr werden. Bestätige dein Versprechen an meinen Vater. 27. Wohnt Gott wirklich auf der Erde? Der ganze Himmel ist zu klein für dich. 28. Aber bitte höre auf mein Gebet. Ich bin dein Diener und rufe heute zu dir. 29. Bitte schaue Tag und Nacht auf diesen Tempel. Höre auf mein Gebet an diesem Ort. 30. Höre auf dein Volk Israel. Wenn wir hier beten, dann vergib uns im Himmel. 31. Jemand tut seinem Nachbarn Unrecht. Er muss einen Eid vor deinem Altar schwören. 32. Dann höre im Himmel zu. Bestrafe den Bösen und hilf dem guten Menschen. 33. Vielleicht verliert dein Volk einen Krieg. Das passiert, wenn sie Fehler gegen dich machen. 34. Dann höre im Himmel zu. Vergib deinem Volk Israel. Bringe sie zurück in ihr Land. 35. Vielleicht regnet es nicht mehr wegen ihrer Fehler. Wenn sie dann hier beten, 36. Dann höre im Himmel zu. Zeige ihnen den richtigen Weg und schicke Regen. 37. Vielleicht gibt es Hunger oder Krankheiten im Land. Vielleicht kommen Feinde oder Insekten. 38. Wenn dann ein Mensch oder das Volk betet. Wenn sie ihre Hände zum Tempel ausstrecken, 39. Dann höre im Himmel zu. Vergib ihnen. Du allein kennst die Herzen aller Menschen. 40. Dann werden sie dich immer achten. Sie werden gut leben in ihrem Land. 41. Auch Fremde werden von weit her kommen. Sie hören von deinem großen Namen. 42. Sie hören von deiner Kraft. Wenn ein Fremder kommt und hier betet, 43. Dann höre im Himmel zu. Tu alles, was der Fremde dich bittet. 44. Dein Volk zieht in den Krieg. Sie beten zu dir in Richtung dieser Stadt. 45. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen in ihrem Kampf. 46. Alle Menschen machen Fehler. Wenn dein Volk sündigt und Feinde sie wegbringen, 47. Wenn sie im fremden Land nachdenken. Wenn sie dort beten, wir haben Fehler gemacht. 48. Wenn sie von ganzem Herzen zurückkommen. Wenn sie in Richtung ihrer Heimat beten, 49. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen an ihrem Wohnort. 50. Vergib deinem Volk alle ihre Fehler. Sorge dafür, dass ihre Feinde freundlich sind. 51. Denn sie sind dein eigenes Volk. Du hast sie aus Ägypten gerettet. 52. Bitte achte auf meine Bitten. Höre dein Volk Israel immer, wenn sie rufen. 53. Du hast sie aus allen Völkern gewählt. Das hast du durch Mose versprochen. 54. Salomo beendete sein Gebet. Er kniete vor dem Altar. Dann stand er auf. 55. Er stellte sich hin und segnete das Volk. Er sprach mit lauter Stimme. 56. Gelobt sei Gott. Er hat seinem Volk Ruhe gegeben. Er hielt alle seine Versprechen. 57. Unser Gott soll bei uns sein. Er soll uns nie verlassen. 58. Er soll unsere Herzen zu sich ziehen. Dann gehen wir auf seinen Wegen. 59. Gott soll an meine Worte denken. Er soll seinem Volk jeden Tag helfen. 60. Dann werden alle Völker wissen, nur unser Gott ist der wahre Gott. 61. Seid Gott treu mit eurem ganzen Herzen. Haltet alle seine Gebote. 62. Der König und alle Israeliten brachten Gott viele Opfer. 63. Salomo opferte sehr viele Rinder und Schafe. So weihten sie den Tempel ein. 64. Der König machte den Platz vor dem Tempel heilig. Er opferte dort viel Fleisch. 65. Salomo feierte ein großes Fest. Viele Menschen kamen zusammen und feierten 2 Wochen. 66. Am 8. Tag gingen die Menschen nach Hause. Sie waren froh über Gottes Güte.